Lektion 7. Umzug in ein neues Büro. Die Büroleiterin Gisela Schumann und ihr Mitarbeiter Jens Arendt treffen sich mit Herrn Wiegland von der Umzugsfirma in den neuen Büroräumen in Stuttgart. Ah, Herr Wiegland, schön, dass Sie schon da sind. Guten Tag, Frau Schumann. Na, dann wollen wir uns mal die Räume ansehen. Das ist übrigens mein Assistent, Herr Arendt. Tag. Sie haben sicher Maßband und sowas dabei. Ja, natürlich. Ich habe auch Zettel und Kuli dabei, damit ich mir Notizen machen kann. Prima. Hier ist der Empfang. Die Räume hier rechts sind die Büros von Herrn Neumann und Frau Schalk. Aber fangen wir am besten mit Herrn Arendt und meinem an. Wie Sie wünschen. Wo stellen wir denn meine Regale auf? Ich habe mir das so gedacht. Herr Wiegland, wenn Sie sich das notieren wollen. Die Aktenschränke aus meinem Zimmer kommen hier links an die Wand. Vor das Fenster kommt der große Schreibtisch. Rechts steht dann ein Regal. Und stellen Sie den Kopierer am besten neben das Regal. Einverstanden. Dann habe ich auch noch Platz, um Bilder an die Wand zu hängen. Ja, bestimmt. Herr Wiegland, stellen Sie bitte zwei der schwarzen Schreibtische in die Büros rechts vom Flur und den dritten vorne in den Empfang. Je ein Aktenschrank kommt in die Büros. Das rote Regal gehört neben den Schreibtisch im Empfang. Das Faxgerät stellen Sie bitte vorerst in das Regal. Richtig. Moment, was machen wir nur mit Neumanns monströsem Schrank? Aus dem Fenster werfen. Ach komm. Ich weiß, wir stellen ihn hinter die Tür. Dort sieht ihn keiner. Der Kopierer, von dem Sie sprachen, kommt der auf einen Extratisch? Nein, stellen Sie den einfach auf den Boden. Ich habe einen neuen Tisch dafür bestellt. Dieser Raum hier ist das Konferenzzimmer. Stellen Sie bitte 8 schwarze Stühle hinein. Der Glastisch kommt natürlich auch in dieses Zimmer. Die Aktenablage aus Chrom kommt unter das Fenster in das vorletzte Zimmer links. Stellen Sie bitte die Statue neben den Chromtisch und 2 Stühle vor den Tisch. Werden die Computer eigentlich auch von der Umzugsfirma transportiert? Nein, die bringt Herr Neumann am Montag. Was machen wir denn bloß mit Annettes Wandregal? Herr Wiegland, messen Sie doch bitte mal die Wand in dem größeren der 2 vorderen Räume aus. Soll ich Ihnen helfen? Ja, das wäre nett. Halten Sie doch mal bitte fest. Herr Wiegland gibt Jens das Ende des Maßbands. Wie lang, sagten Sie, ist das Wandregal? 6 Meter. Soweit ich mich erinnere, gibt es in diesem Büro keine einzige Wand, die 6 Meter lang ist. Na, an diese Wand passt es jedenfalls nicht. Ich glaube, die Wand im Flur zwischen dem Konferenzraum und deinem Zimmer ist lang genug. Gut. Herr Wiegland, bitte stellen Sie das lange Wandregal einfach in den Flur. Und die Telefonanschlüsse sind bereits alle da, stimmt's? Ja, in jedem Raum ist mindestens ein Anschluss. Na prima. Ach, bevor ich's vergesse. Herr Wiegland, wir haben doch so viele Lampen. Lassen Sie die doch einfach alle vorne im Empfang. Ich glaube, das war's. Haben Sie noch irgendwelche Fragen, Herr Wiegland? Nein, es ist alles soweit klar. Vielen Dank. Bis Montag dann. Aber wahrscheinlich werden wir noch vorher miteinander telefonieren. Ja, sicherlich. Wiedersehen. Lass uns gehen. Hast du Hunger? Ich lade dich ein. Na prima, das höre ich gern. Ah, Herr Wiegland, schön, dass Sie schon da sind. Guten Tag, Frau Schumann. Na, dann wollen wir uns mal die Räume ansehen. Das ist übrigens mein Assistent, Herr Arendt. Tag. Sie haben sicher Maßband und sowas dabei. Ja, natürlich. Ich habe auch Zettel und Kuli dabei, damit ich mir Notizen machen kann. Prima. Hier ist der Empfang. Die Räume hier rechts sind die Büros von Herrn Neumann und Frau Schalk. Aber fangen wir am besten mit Herrn Arendt und meinem an. Wie Sie wünschen. Wo stellen wir denn meine Regale auf? Ich habe mir das so gedacht. Herr Wiegland, wenn Sie sich das notieren wollen. Die Aktenschränke aus meinem Zimmer kommen hier links an die Wand.